Sie sind wirklich genial, Max. Ich? Keine Spur. Das ist nur der Dienst am Genie eines anderen. Ich habe mir immer gewünscht, unsere Töchter würden sich wenigstens ein bisschen der Kunst widmen. Ich würde ja gern Klavier spielen. Aber wo soll ich die Zeit dazu hernehmen? Ja, mein Kind, ich weiß. Felice musste nach der Schule gleich Geld verdienen. Sie ist ja so tüchtig. Mit 18 war sie schon Sekretärin. Aber Mama, das ist doch unwichtig. Ist es nicht? Und wenn du einmal heiratest, vielleicht jemanden, der die Musik liebt? Mama, lass Max doch weiterspielen. Dum, dum, da, da, da, da, dum, dum. Würden Sie dieses Stück noch einmal spielen, Max? Gern. Franz! Bitte die Störung zu entschuldigen. Das ist Franz, mein bester Freund. Und der eingefleischteste Junggeselle von ganz Prag. Außerdem Doktor der Rechte, Versicherungsangestellter. In erster Linie jedoch ein Schriftsteller, von dem ihr zwar noch nichts gelesen habt, aber bald lesen werdet. Und ich beneide euch jetzt schon um das Erlebnis. Max übertreibt immer ganz schrecklich. Oh, was Literatur belangt, niemals. Gestatte, dass ich dich mit Frau Anna und ihren reizenden Töchtern bekannt mache. Felice, Erna. Sie sind unterwegs von Berlin nach Budapest und machen bei uns Station. Ich wollte wirklich nicht stören. Freut mich sehr. Sie schreiben also auch? Ja. Ein edles Steckenpferd. Nach Hause kommen und sich den Musen widmen. Das ist heutzutage eine Rarität. Die jungen Leute kommen heim und wollen sich nur noch amüsieren, tanzen gehen. Oder gar mit den Füßen Ball spielen. Ich wäre glücklich, wenn mein Mann oder mein Sohn ein wenig nach Höherem streben würde. Die Augen aufschlagen zum Parnass, nennt man das ja wohl. Dabei hätte mein Mann die Möglichkeit. Er ist auch bei der Versicherung tätig, wie Sie. Aber Mama, belästige den Herrn Doktor doch nicht mit unserer Familie. Er hat ja noch nicht einmal ein Glas in der Hand. Liebe Erna, Franz trinkt nicht und nährt sich ausschließlich von den Früchten des Geistes. Wenn ich ihm etwas hole, trinkt er es bestimmt. Ich hatte keine Ahnung, dass Max Gäste erwartet. Ich wollte ihm nur mein Manuskript bringen. Was haben Sie da geschrieben? Das wird Sie kaum interessieren. Wieso? Ich liebe Bücher. Aber richtigen Schriftstellern bin ich bisher noch nie begegnet. Außer Max. Ich habe gerade angefangen, seinen letzten Roman zu lesen. Gern lese ich solche Sachen nicht unbedingt. Was lesen Sie gern? Was zum Lachen. Neulich haben wir im Theater das Autoliebchen gesehen. Gehen Sie gern in die Operette? Nein. Das war sehr lustig. Es gab da genauso ein Telefon wie bei uns im Büro. Die Bühne war voller Schauspieler, mindestens 15. Und einer nach dem anderen wurde ans Telefon gerufen. Sie schreiben bestimmt keine lustigen Sachen. Was schreiben Sie? Über die Juden? Oder über die Liebe? So einfach ist das nicht. Am ehesten über meine Träume. Sie haben besondere Träume? Manchmal. Wenn ich schlafen kann. Aber ich habe gelernt, Träume herbeizurufen, auch wenn ich wach bin. Eigenartig. Dabei entgleitet mir leider das wirkliche Leben. Und es zehrt an meinen Kräften. Und es hindert Sie sogar am Heiraten? Ich bilde mir nichts darauf ein. Für mich zählt im Leben vor allem Ordnung und Gesetz. Und wenn man keine Familie hat, steht man da nicht außerhalb des Lebensgesetzes? Max hat gesagt, sie essen kein Fleisch. Tun ihnen die armen Tiere leid, die im Schlachthof sterben? Nein. Ich tue es nicht aus Überzeugung. Warum dann? Ich weiß nicht. Weil ich muss. Wer zwingt Sie denn? Ich mich selbst natürlich. Na sowas? Ich weiß schon, was Sie denken. Viele denken, ich bin verrückt. Mein Vater hat sich die Zeitung vors Gesicht gehalten, weil er meine Essensgewohnheiten nicht ertragen konnte. Sein Vater war nämlich Metzger. Meine Nachbarn halten mich für verrückt, weil ich das ganze Jahr über denselben Anzug trage, auch im Winter. Ohne Mantel und ohne Weste. Ich bin nämlich der Erfinder des westenlosen Anzugs. Oh! Kann ich Ihnen helfen? Vorsicht! Das muss ich selber machen. So viele schlaflose Nächte dürfen nicht durcheinander geraten. Ach, da haben Sie die Zeitschrift Palästina. Darf ich sie mir ausleihen? Wollen Sie hinfahren? Ich nicht. Felice. Für immer? Warum für immer? Ich möchte mir das Land ansehen. Mit Ihren Eltern? Mit einer Freundin. Eine weite Reise für zwei Mädchen. Mädchen sind heute selbstständig, Herr Doktor. Dort soll aber sogar geschossen werden. Man wird doch wohl nicht auf Frauen schießen. Sie sind mutig. Trotzdem sollten Sie einen Begleiter mitnehmen. Wenn Sie gegen mich nichts einzuwenden hätten, ich plane diese Reise seit langem. Von so reizender Gesellschaft hätte ich mir allerdings nicht träumen lassen. Sie kennen meine Freundin ja gar nicht. Ich meine das ganz ernst. Ich weiß nicht, wie weit ich Ihnen von Nutzen sein werde. Schießen kann ich nicht. Und Fremdsprachen sind auch nicht meine Stärke. Aber ich werde Sie beschützen, so gut ich kann. Wir wissen ja noch nicht einmal, wann wir fahren. Sie wollen meine Schwester entführen? Zur Strafe entführe ich Sie jetzt. Mama möchte sich mit Ihnen über Literatur unterhalten. Ich weiß nicht. Nun kommen Sie schon. Ja. Liebste. Fast schaudert mich, wie sehr ich an dir hänge. Obwohl wir doch nur so wenig. Du machst ein Gesicht, als hätte ich dich in Flagrante ertappt. Ich habe nur was geschrieben. Und wirst auch noch rot. Was wird es? Ein Roman? Nein. Ein Theaterstück? Nein. Doch keine Gedichte. Briefe. Viele lange Briefe. An wen? An eine junge Dame? An Felice. Felice? Ach so, ihr bereitet euch auf eure Reise nach Jaffa vor. Nein. Aber ich habe ihr mein Buch geschickt. Jetzt warte ich auf ihr Urteil. Wir haben unsere Fotografien ausgetauscht. Merkwürdig. Damals habe ich sie gar nicht so schön gefunden. Trotzdem war es gleich entschieden. Sag mal, habt ihr euch seither überhaupt gesehen? Wie denn? Wir müssen doch beide arbeiten. Aber wenn du wüsstest, was für Briefe sie mir schreibt. Wenn sie sich bloß keine Hoffnungen macht, die ich nicht erfüllen kann. Warum solltest du ihre Hoffnungen nicht erfüllen können? Ich an der Seite einer Frau. Kannst du dir das überhaupt vorstellen? Wie ich am Sonntagnachmittag über den Graben spaziere, hast du eben die Dame gesehen, Teuerste? Findest du nicht, dass ihr Rock zu viele Volants hat? Und diese Fransen. Ich habe das Gefühl, dass die Fesseln, die so fest zu sitzen schienen, sich von Tag zu Tag lockern. Vielleicht bringe ich es endlich doch über mich, mit dem Versicherungskram aufzuhören. Und dann entfliege ich diesem Käfig, wo alle so gespannt beobachten, wie ich mich auf meiner Sitzstange aufplustere. Unlängst hatte ich einen Traum. Ich befinde mich in New York. Was für ein Himmel. Grau, aber so hell. Und die Wellen, die an den Strand schlagen, sind so riesig. dass sie alles mitreißen, was ihnen in den Weg kommt. Das wäre ein Ort für mich. Kämst du mich besuchen? Und was machen wir dort? Reisen. Dazu brauchen wir natürlich Geld. Wir verdingen uns als Liftboys in einem Grand Hotel. Und kaum haben wir ein paar Dollars gespart, geht es weiter nach Westen. In Oklahoma gründen wir ein Theater. Großartig, ein jüdisches Theater. Das Oklahoma Jüdische Theater. Und was wird aus ihr? Sie tritt selbstverständlich in unserem Theater auf. Als Engel. Das wäre eine Rolle für sie. Aber dazu werde ich mich nie aufraffen. Höchstens auf dem Papier. Ich warte auf dich, Franz. Ich freue mich auf dich. Auch wenn ich mich ein bisschen vor dir fürchte. Du fürchtest dich? Vor mir? Du kommst mir so groß und so stark vor. Aber wohin treibt dich deine Stärke? Wirst du mir wehtun? Nichts fürchte ich mehr, als dir weh zu tun. Nicht durch meine Stärke, sondern durch meine Schwäche. Du kannst dir nicht vorstellen, wie ich an manchen Tagen meine ganze Kraft brauche, nur um das zu tun, was andere ganz nebenbei machen. Aufstehen, sich anziehen, ins Büro gehen. Und auf dem Heimweg durch die bekannten Gassen wird mir immer wieder klar, wie schmerzlich es ist, in einer Stadt zu leben, in der ich dir nicht begegnen kann. Sagst du das nicht nur, um mir eine Freude zu machen? Bevor ich dir begegnet bin, hat mir vor dem Leben gegraut. Seit du zu mir gehörst, wünsche ich mir immer öfter, ewig zu leben. Deine Liebe hat mich dem Leben zurückgegeben. Ich kann gar nicht begreifen, dass jemand so viel Schönes zu mir sagt. Es ist immer wie ein Wunder. Du bist erschienen und zugleich sind sie erschienen. Noch nie waren sie so viele. Noch nie waren sie so klar und deutlich. Du kannst dir den herrlichen Lärm nicht vorstellen, wenn die vielen Geschichten in meinem Kopf ihre Märsche trommeln. Das verdanke ich deiner Liebe. Habe ich dich gekränkt? Du liebst nicht mich, du liebst sie. Deine Gestalten. Sei ihnen nicht böse. Wenn sie auch nur einen Hauch deiner Eifersucht merken, laufen sie mir weg. Ich halte sie ja sowieso gerade nur am Ärmel. Ich würde ihnen nachlaufen müssen. Bis in die Unterwelt. Wie soll ich dann zu dir zurückkommen? Du redest mal so und mal so. Und manchmal scheint mir, dass du nicht mich siehst, sondern eine andere. Ich bin eine ganz gewöhnliche Frau. Ist es denn so schlimm, dass ich dich einmal in der Zeit sehen will? Franz, wir können im Tiergarten spazieren gehen. Auf einer Bank sitzen. Mehr nicht. Und abends werde ich dich nicht stören. Da kannst du schreiben. Ja. Natürlich komme ich. Sobald sich eine Gelegenheit bietet. Und wann wird es sein? Vor ein paar Tagen habe ich geträumt, ich gehe die Straße entlang und plötzlich fängt es an zu schneien. Als ich genauer hinsehe, sind es aber keine Schneeflocken, sondern Papierschnitzel. Ich hebe einige auf und alle sind mit deiner Schrift bedeckt. Und als ich wissen will, was du mir schreibst, kann ich kein einziges Wort entziffern. Meine arme Liebste. Sogar im Traum quäle ich dich. Aber begreif doch. Ich bin ein Sonderling, Felice. Daran musst du dich gewöhnen. Wie soll ich mich an dich gewöhnen, wenn ich dich nie sehe? Du bekommst doch meine Briefe, alle Tage. Zu mehr reichen meine Kräfte gegenwärtig nicht. Ich habe dir auch mein Buch geschickt. Ja, ja, und du küsst das Papier, das ich lesen werde. Einen langen Kuss mit geschlossenen Augen. Felice, ich bitte dich. Du darfst mein Zögern nicht als Ausdruck... Schweig! Ich kann deine Ausflüchte nicht mehr hören. Felice, warte. Warte doch. Du bedeutest mir mehr, als du dir vorstellen kannst. Ich weiß gar nicht, ob ich deiner wert bin. Ob ich vor dir bestehen kann. Ich bin weibliche Gesellschaft nicht gewöhnt. Schon so spät. Und du schläfst noch immer nicht. Du hast Ringe unter den Augen. Lass mich, Mama. Wegen mir brauchst du wirklich nicht aufzubleiben. Hast du Sorgen? Nur ziemlich viel Arbeit. Es wäre möglich, dass ich für ein paar Tage nach Berlin fahre. Zu der jungen Dame, mit der du korrespondierst? Du glaubst, eine Reise täte dir gut? Dich quält doch was. Nichts, Mama. Fast 2 Stunden nach Mitternacht. Alle anständigen Menschen schlafen längst. Mama, bitte. Du weißt doch, wie sehr dich Reisen aufregen. Oder... Drängt sie dich dazu? Mama. Du weißt, wie recht mir das wäre. Deinem Vater auch. Wir wünschen uns nichts sehnlicher als einen Enkel, der unseren Namen weiterträgt. Aber wenn ich dich ansehe, dann denke ich, vielleicht ist es noch nicht so weit. Ich bin kein kleiner Junge mehr. Aber du bist noch immer derselbe Dickschädel. Willst nichts essen und ärgerst dich über jeden, der dich zur Unzeit anredet. Ich ärgere mich nicht. Setz dem Mädchen keine Flausen in den Kopf. Wenn sie sieht, wie sehr du dich für sie interessierst, macht sie sich womöglich gleich Hoffnungen. Wenn sie mich sieht? Ja, wenn sie sieht, dass du angerannt kommst. Wenn sie mich sieht. Was gibt's denn da zu lachen? Mitten in der Nacht. Verzeih, Mama. Aber ich kann noch nicht mein Leben lang zu Hause hocken. Mein einziger Wunsch ist, dass du glücklich wirst. Ich kann nicht. Ich kann es nicht. Franz. Felice? Bist du es wirklich? Du siehst ganz anders aus. Auch anders als auf dem Bild. Gefalle ich dir nicht? Du bist lebendig. Komm, setz dich. Ja. Siehst aus wie ein Sozialist oder ein Anarchist. Bei uns in der Firma gibt's mehrere. Ja. Habe ich dir schon von Grete geschrieben? Das ist meine neue Freundin. Die würde dir bestimmt gefallen. In deinen Briefen erzählst und erzählst du. Und jetzt bist du stumm. Verzeih, ich bin noch ganz verwirrt. Die ganze Woche habe ich mir vorgestellt, was ich alles zu dir sagen werde. Ich weiß, das Warten ist unerträglich für dich. Ich habe mir vorgestellt, wie ich zu dir beim Wiedersehen, wie ich zu dir sagen werde, meine Liebste, ich fürchte, unsere Liebe wird sterben, wenn wir nicht bald zusammenbleiben, und darum überleg dir, willst du meine Frau werden? Das fragst du, Franz. Das fragst du mich? So habe ich mir unser Wiedersehen vorgestellt, bevor ich in den Zug gestiegen bin. Franz, mein lieber Franz, ich habe dir doch schon alles geschrieben. Mich brauchst du nicht mehr zu fragen. Nur noch meine Eltern. Ja, nur noch deine Eltern. Sie werden dich mit offenen Armen aufnehmen. Was ich dich noch fragen wollte, Felice. Ich habe dir ein Buch geschickt. Ich weiß. Ich habe mich ja dafür bedankt. Du hast mir versprochen, du schreibst mir etwas darüber. Du hast das Buch doch gelesen. Natürlich. Von vorn bis hinten, wirklich. Und ich finde, ich habe das Buch nicht ganz verstanden. Nicht verstanden? Wie kannst du dann mich verstehen? Dich verstehe ich. Dich kenne ich aus deinen Briefen. Die verstehe ich. Gib es ruhig zu. Du hast das Buch nicht ertragen. Die unendlich hoffnungslose Verworrenheit hat dich abgestoßen. Wie kommst du denn darauf? Ich habe es Grete geliehen. Ihr hat es gut gefallen. Sie findet es bemerkenswert. Sie möchte dich gern kennenlernen. Ich war stolz auf dich, Franz. Nie hätte ich gedacht, dass so ein Mann, dass jemand wie du sich für mich interessieren würde. Ich kann es noch immer nicht fassen, dass du bei mir bist. Dass du wirklich da bist. Dass ich dich berühren kann. Und wie schön das Wetter ist. Vielleicht unseretwegen. Riechst du den Duft? Wie herrlich leuchtet mir die Natur. Wie glänzt die Sonne? Wie lacht die Flur? Es dringen die Blüten aus jedem Zweig. Was ist denn, Franz? Hast du Kopfschmerzen? Ach. Wenn du dich nicht wohlfühlst, unser Hausarzt wohnt nicht weit von hier. Meine Liebste, wie entsetzlich du dich in mir täuschst. Wovon redest du? Davon, dass du nicht mich, sondern einen anderen siehst. Weißt du überhaupt, wer ich bin? Willst du damit sagen, diese Briefe hättest gar nicht du geschrieben? Meine Briefe haben dich nur in die Irre geführt. Ja, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze, zu Hause, wo mir alles fremd ist, unerträglich, spreche ich voll Sehnsucht zu dir und lege dir sogar Worte in den Mund, denen ich dann sehnsüchtig lausche. Aber seit ich hierher gekommen bin, in diesen Park, spüre ich. Was spürst du? Ich spüre, wie es mich mit aller Macht wieder an meinen Schreibtisch zieht. Ich winde mich innerlich vor Angst. Ich war schon immer menschenscheu. Max ist mein bester Freund. Aber wenn er mich besucht, zähle ich oft die Minuten bis zu seinem Aufbruch. Ich fürchte mich vor meinem Vater. Meine Mutter macht mich nervös. Jedes Mal graut mir vor dem, was sie sagen. Wie sie in mein Leben eingreifen werden. Auch vor dir habe ich Angst. Vor den Enttäuschungen. Vor dem Unglück, das wir einander zufügen werden. Und ich allein werde daran schuld sein. Du bist ein lebendiges, empfindsames Wesen. Und ich im Grunde ein kalter, egoistischer und gefühlloser Einzelgänger. Franz, sei endlich still. Warum erzählst du mir das? Eben erst hast du selbst gesagt, wir werden einander nahe sein. Ganz nahe. Aber ich brauche etwas anderes. Ich brauche Ruhe. Und Abgeschiedenheit. Mehr als ein Mönch in seiner Zelle. Ich brauche die Einsamkeit des Toten. Oft dachte ich, dass es das Beste für mich wäre, mit Schreibzeug und einer Lampe im innersten Raum eines ausgedehnten Kellers zu sein. Das Essen brächte man mir. Stellte es immer weit entfernt hinter der äußersten Tür ab. Der Weg zum Essen wäre mein einziger Spaziergang. In welche Tiefen ich dann hinabreichen würde. Franz, meinst du das alles im Ernst? Du müsstest ja zugrunde gehen in so einer Abgeschiedenheit. Und ohne sie? Wie könnte ich ohne sie leben? Ja, Felice. So ist das. Du bist also nur gekommen, um mir das zu sagen? Das und noch viel mehr, Felice. Darauf hast du mich fast ein Jahr warten lassen. Wie habe ich, dumme Gans, auf jeden Brief von dir gewartet? Und jeden einzelnen beantwortet. Im Bett, damit niemand es sieht, weil ich gewusst habe, dass sie mich auslachen würden. Dass sie mir sagen würden, sei nicht dumm, glaub ihm nicht. Wenn er dich so liebt, wie er behauptet, dann käme er doch. Nein, so ist das nicht. Ich habe dich geliebt. Ich liebe dich, aber gleichzeitig... Das nennst du Liebe? Was fange ich jetzt an? All die Zeit. Warum siehst du mich so an? Worauf wartest du noch? Geh endlich! Mach, dass du wegkommst! Geh in deinen Keller und schreib! Verzeih mir, Felice. Geh endlich! Bedeutet das, dass wir einander nicht mehr schreiben werden? Schreiben, schreiben! Das ist das Einzige, was ihn interessiert. Der fleht mich womöglich noch an Sagan, ich soll ihm aus dem Jenseits schreiben. Felice, hörst du mich? Liebst du mich noch ein bisschen? Ich weiß schon, ich habe dir wehgetan. Aber ich war todmüde. Und deine Gegenwart hat mich verstört. Ich habe deine Nähe nicht ertragen. Aber alles, was ich gesagt habe, entsprang nur der Angst um dich, nicht meiner Gleichgültigkeit. Und ich hatte den Eindruck, dass auch ich dir nicht gleichgültig bin. Felice. Du schweigst. Ich verstehe. Was taugt ein Mann, der fähig ist, den einzigen Menschen, den er wirklich liebt, zu quälen? Wenn ich noch einmal zu dir fahre, wenn ich deine Eltern sofort aufsuche und das ist also das Ende. Du nimmst mir die letzte Hoffnung auf das einzige Glück, das mir auf dieser Welt erreichbar war. Feliz. Warum dieses entsetzliche Schweigen? Warum eine so unbarmherzige Strafe für einen Moment der Schwäche? Ihre Mutter hat mich hereingelassen. Ja. Sie kennen mich nicht, Herr Doktor, höchstens dem Namen nach. Ich bin Grete. Hat Felice Sie geschickt? Nein. Wir haben aber oft von Ihnen gesprochen. Halte ich Sie auch nicht auf, um diese Zeit schreiben Sie doch immer. Wie könnten Sie mich aufhalten? Setzen Sie sich doch. Danke. Ich bin nur auf der Durchreise nach Wien. Eigentlich habe ich bis zum letzten Moment nicht gewusst, ob ich hier Station machen soll. Ob ich den Mut aufbringe, aber dann habe ich mir gesagt, ich möchte ihn schrecklich gern persönlich kennenlernen. Ja. Oh, Ihr Buch. Was mag das für ein Gefühl sein, wenn man ein eigenes Buch in der Hand hält? Felice sagt, mein Buch hätte ihn. Was macht Felice? Wirklich keine Botschaft von ihr? Sie hat überhaupt keine Ahnung, dass ich die Fahrt hier unterbreche. Das hätte sie bestimmt nicht gewollt. Ist sie mir böse? Böse? Was denken Sie sich eigentlich? Sie haben ihr die schrecklichsten Dinge gesagt. Ich konnte nicht anders. Hätte ich meine Zweifel für mich behalten, meine Ängste verheimlichen sollen? Man muss ja nicht unbedingt von seinen Zweifeln reden. Besonders nicht als Mann. Es gibt Dinge, mit denen muss man allein fertig werden. Und wenn man dazu unfähig ist? wenn man weiß, man kann das nicht. Darüber kann ich Ihnen keinen Aufschluss geben. Sie sind der Schriftsteller. Das ist es. Ich glaube, es liegt am Schreiben. Ich kann nichts verheimlichen, wenn ich schreibe. Und wie kann ich anders leben, als ich schreibe? Manchmal komme ich mir vor wie ein verwunschener Bote. Man bestellt mich ins Schloss und betraut mich mit einer wichtigen und eiligen Botschaft. Vielleicht ausgerechnet für Sie, Fräulein Grete. Ich breche unverzüglich auf und eile, ohne mir eine Rast zu gönnen, angetrieben von dem Gedanken, wie Sie meiner Nachricht harren. Ich halte nicht einmal inne. Ich blicke mich nicht einmal um. Erst nach vielen Stunden, vielleicht erst nach Tagen, wenn meine Kräfte schwinden, blicke ich mich endlich um. Und was sehe ich? Dass ich mich noch immer im Schlosshof befinde. Wieso? Wie ist das möglich? Aber sagen Sie selbst, könnten Sie mich verurteilen, wenn Sie wüssten, dass ich die ganze Zeit aus Leibeskräften zu Ihnen geeilt bin? Und würden Sie die Nachricht jemals zustellen? Ich weiß nur, dass ich mich darum bemühen werde, solange ich lebe. Aber wer soll ein Leben lang auf Ihre Nachricht warten, ohne zu wissen, ob er Ihr Eintreffen überhaupt erlebt? Wie soll man ans Ziel gelangen, wenn man nicht von dem Gedanken beflügelt wird, dass jemand auf einen wartet? Felicia hat aber wohl lange genug gewartet und wartet vermutlich noch immer. Meinen Sie wirklich? Was meinen Sie denn? Felice wollte sie heiraten. Sie ändert ihre Gefühle nicht von einem Tag auf den anderen. So wie Sie. Nein, erklären Sie mir nichts. Versuchen Sie es, Felice zu erklären. Ich hab's schon versucht. Ich habe ihr gesagt, Künstler denken immer in erster Linie an sich, auch wenn sie vortäuschen, an die ganze Menschheit zu denken. Aber Fräulein Grete, ich habe nie etwas vorgetäuscht. Vielleicht. Vielleicht sind Sie ehrlicher, aber ich hab zu ihr gesagt, die denken nur an sich und deshalb sind sie rücksichtsloser als andere Männer. Rücksichtsloser? Außerdem werden sie verhätschelt, besonders bei uns in Deutschland. Man hat uns gelehrt, dass Künstler so manches sehen, was andere nicht sehen. So manches fühlen, was andere nicht fühlen. Mag sein. Aber ich finde, dass sie auch manches nicht sehen, was andere sehen. Und manches nicht fühlen, was andere fühlen. Meinen Sie, Felice würde mich noch nehmen? Darauf kann ich Ihnen keine Antwort geben. Fräulein Grete, Sie wissen gar nicht, was Ihr Besuch für mich... Gleich morgen fahre ich los. Nein, morgen nicht. Morgen habe ich einen wichtigen Termin in der Versicherungsanstalt. Aber nächste Woche nehme ich Urlaub. Und Sie glauben, dass Sie ankommen? Warum sollte ich nicht ankommen? Selbst wenn ich zu Fuß gehen müsste. Diesmal komme ich an. Und wir, teurer Franz, vertrauen dir unsere Felice an. Sie war uns immer auch in schweren Zeiten eine Stütze. Und wir sind überzeugt, dass sie auch dir eine solche sein wird. Und in dir einen aufmerksamen, liebevollen Gatten findet. Gott segne euch. Mazel Tov. Mazel Tov! Vielen Dank. Und wo bleibt der Kuss? Der Kuss? Komm. Oh. Na, wie fühlen wir uns? Wünsche alles Gute. Und Geduld mit unserem Spaßling. Geduldig bin ich bestimmt. Schau ihn dir mal an. Er macht schon wieder ein Gesicht wie 7 Tage Regenwetter. Zu Hause heißt es immer nur, lass mich in Ruhe. Ich habe Kopfweh, ich habe eine schlaflose Nacht gehabt. Dies esse ich nicht, jenes vertrage ich nicht. In Wirklichkeit fehlt ihm aber nichts. Die Mutter hat ihn nur verzärtelt. Der einzige Sohn, verstehst du? Aber du wirst dir schon Rat wissen. Meinen Sie, Vater? Es kommt ganz auf dich an. Ein ordentliches Weib kann bei einem Mann Wunder bewirken. Ich glaube auch, er wird sich noch ändern und glücklich werden. Und wenn er ein bisschen unpraktisch bleibt, mir macht das nichts. Ich nehme ihm gern alles ab, damit er Zeit zum Schreiben hat. Nur keine Angst. Mein Blut wird schon noch in ihm erwachen. Ich hatte mit den Mädchen auch nichts im Sinn. Geheiratet habe ich erst mit fast 30 und jetzt. Was bin ich für ein Geschäftsmann geworden? Na, Schwiegersohn. Eigentlich sind wir ja Kollegen. Sind ein gewaltiges Heer, wir Versicherungsleute. Sollte mich freuen, wenn ihr uns abends gelegentlich zusammensetzen und fachsen. Zu Hause fühlt man sich ausgesprochen verlassen. Mit den Weibern kann man sich ja über nichts unterhalten. Wie wär's mit einem Bierchen? Vielen Dank. Na, Franzi, ich freue mich jedenfalls schon auf unsere Feierabend. Franz, warum stehst du denn da wie eine Salzsäule? Ist dir nicht wohl? Vielen Dank, Mama. Du machst mir Sorgen. Ich habe mir immer nur gewünscht, du sollst glücklich werden. Aber jetzt, wenn ich dich so anschaue... Mama. Ich gehe ja schon. Wie ich höre, sind Sie auch Literat. Vielen Dank. Gedichte? Verse? O deutsche Brüder, welches Band schlang sich zuerst ums Vaterland? In unserem Regiment gab es auch einen Dichter. Ja. Sie sind wohl nie eingezogen worden? Vielen Dank. Dachte ich mir. Naja, wir haben schon zu lange Frieden. Ein halbes Jahrhundert Frieden und dahin sind alle Tugenden. Manneszucht, Opferwille, Ehrgefühl und Tapferkeit ganz zu schweigen. Wir sind verweichlicht. Ja. Trotzdem wünsche ich Ihnen recht viele gesunde, wackere Söhne, Herr Dichter. Ja. Franz, wollen Sie nicht mit mir anstoßen? Ausnahmsweise? Gut sehen Sie aus. Sie haben die Augen Ihrer Mutter und den Mund Ihres Vaters. Aber in Ihren Augen liegt Gefühl und Feuer oder Leidenschaft? Als ob Ihr Gesicht aus 2 verschiedenen Hälften besteht. Sind Sie innen auch so 2 geteilt? Franz, mein Vater fragt, ob die Hochzeit in der Synagoge stattfindet. Vater schaut gerade her. Sag wenigstens etwas. Ich habe Kopfschmerzen. Ach Gott, schon wieder. Dann geh ans Fenster, da ist die Luft besser. Achten Sie nicht darauf. Sie ist nervös. Sie doch sicher auch. Wer wäre das nicht an einem solchen Tag? Machst du ein Brötchen? Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Ihnen. Es würde mich freuen, wenn du mich Mutter nennst. Ich danke Ihnen, Mutter. Danke dir. Dir, Franz. Ich danke dir. Ich bin froh, dass ich so einen Sohn gewinne. Endlich ein Mensch, mit dem ich über Kunst und höhere Dinge plaudern kann. Vielen Dank. Na, ich werde die Brötchen mal weiter verteilen. Sehr wohl scheinen Sie sich ja wirklich nicht zu fühlen, Franz. Ruhen Sie sich nebenan ein bisschen aus. Da ist ein Bücherschrank und Stille. Ich kann nicht weggehen. Ich komme mir vor wie ein Verbrecher. Nur die Handschellen fehlen. Wir nehmen alles viel zu tragisch. Silenzio! Silenzio, meine Damen und Herren, bitte! Augenblick bitte, ja? Und jetzt eine kleine Überraschung. Unserem verlobten Paar eine bleibende Erinnerung an diesen unvergesslichen Tag. Ja, bitte schön, hierher die Verlobte. Und der Verlobte, hingebungsvoll an ihrer Seite, stets bereit, seine Teuerste zu beschützen. Nein, alle anderen gedulden sich noch einen Moment. So, ist das in Ordnung? Ja, der Verlobte noch eine Vierteldrehung nach rechts. Ja, noch mehr, der Braut zu. Brust heraus. Ja, nicht so viel, aber mehr Lächeln, mehr Begeisterung, wie ein Soldat, der zum Angriff übergeht, nicht? Ist die Frau etwa keine Festung, die erobert werden muss? Wer zaudert, bleibt vor dem Tore. So, jetzt Moment, bitte nicht bewegen. Der Verlobte lächeln. Danke. So. Meine Damen und Herren, jetzt noch eine Aufnahme mit der ganzen Gesellschaft. Hierher die geschätzten Eltern bitte, die Verwandten. Auf die Seite. Hierher bitte die Eltern der Verwandten. Ihre Verwandten hierher. Und dorthin die Eltern des Verlobten. Na, vortrefflich. Das Schwesterlein stellt sich bitte hierher. Richtig, ja, gut. So ist das. Wunderbar. Ja, aber... Ja, und der Verlobte? Wo steckt denn der Verlobte? Franz? Wahrscheinlich nebenan. Ja, das nenne ich gelungen. Der Verlobte hat es weiter gesucht. Franz! Ich hol ihn. Worauf wartet ihr noch? Die Tafel ist gerichtet, greift zu! Esst und trinkt! Alle kamen mir fremd vor. So fremd, als wären sie aus weit entfernten Weltgegenden gekommen. Auch du, Liebste. 6 Wochen ist es nun her und ich habe mich immer noch nicht ganz erholt. Aber ich habe in mir dein altes Bild fast erneuert. Wir sind jetzt verlobt. Meine Verlobte. Eine zukünftige Frau. Es ist, als wohnten in mir 2 Wesen, Felice. Das eine ist entzückt, weil du ihm Liebe gibst. Und das andere ist entsetzt, weil du ihm die Ruhe rauben willst. Seine Geheimnisse. Alles, was es für seine Arbeit braucht. Das eine hält dich für seinen besten Freund. Das andere für seinen ärgsten Feind. Diese beiden Wesen kämpfen unentwegt miteinander. Nimmst du diesen Kampf wahr? Wie mich das entkräftet. Ganz entsetzlich wird es, wenn das eine einen Sieg errungen hat. Dann erscheinen die Gespenster. Und ich fühle, sie werden mich vernichten. Früher waren sie nicht so unheimlich. Sie erschienen nur hier und da, schnappten nur ab und zu nach mir, wie das Löwenjunge nach der Löwin. Früher hatten sie zarte Vogelkörper. Jetzt sind sie zu Riesen geworden. Sie dringen durch alle Türen und Fenster. Riesige, knochige Ungeheuer. Ein Gespenst kann ich niederringen. Aber alle? Nur wenn ich schreibe, Felice, verwandeln sie sich in gute Geister. Dann setzen sie sich hinter meinen Rücken und verfolgen stumm, was ich tue. Aber wie könnte ich schreiben? Und gleichzeitig dein Mann, Beschützer und Ernährer sein? Und umgekehrt, werde ich überhaupt noch schreiben können, wenn ich dich verliere? Was soll ich tun, Felice? Ich rede mir immer ein, dass es nur noch eines letzten kleinen Schrittes bedarf. Und die Grenze, die mich von dir trennt, ist überschritten. Ich mach ihn und sehe, dass die Grenze noch immer unverändert weit weg ist. Aber wenn du die Kraft hast, mir weiterhin zu vertrauen, wenn du noch Geduld für mich aufbringst, dann komme ich zu dir. Glaubst du mir? Ich glaube an die Macht deiner Liebe. Aber da sind ja, das ist deine Schwester und Fräulein Grete. Ich habe sie herbestellt. Wozu? Ich dachte, wir beide müssen, wir wollen versuchen, einander begreiflich zu machen. Das versuchen wir schon seit fast 2 Jahren. Ich dachte mir, je mehr Köpfe, desto mehr Verstand. Franz! Wie gut, dass Sie nach Berlin gekommen sind. Ich habe schon solche Sehnsucht nach Ihnen gehabt. Wir stören doch nicht. Schließlich sind wir jetzt alle miteinander befreundet oder verwandt. Ja, so gut wie. Wenn du es dir nicht wieder anders überlegt hast. Womit kann ich dienen? Für mich wieder. Zuerst die Dame. Wir drei nehmen eine Flasche Rheinwein. Der Herr vermutlich Sodawasser. Oder Sprudel. Das ist egal. Eine Flasche Rheinwein, ein Sodawasser. In wenigen Wochen haben wir Hochzeit und du lässt überhaupt nichts von dir hören. Wir hatten ja nichts zu besprechen. Außerdem schreibe ich wieder. Wir hatten nichts zu besprechen. Wir hatten eine ganze Menge zu besprechen. Wir müssen uns einrichten. Davon verstehe ich nicht. Wie stellen Sie sich ein gemeinsames Leben eigentlich vor, Doktor? Wir müssen eine Wohnung suchen, Möbel kaufen, Teppiche, Geschirr. Wir haben uns noch nicht einmal geeinigt, wo wir überhaupt leben werden. Verlässt du Prag? Oder erwartest du, dass ich zu dir ziehe? Ja. Oder willst du weiter bei deiner Mutter leben und mir Briefe schreiben? Sie machen ein Gesicht, als ob Felice sie schikanieren würde. Dabei verlangt sie doch nur das, was jede Frau verlangen würde. Glaubst du, ich weiß nicht, was du mit deinem Schweigen sagen willst? Franz, Felice ist nicht ungeduldig. Sie kann auch Opfer bringen, das hat sie oft genug bewiesen. Aber sie ahnen überhaupt nicht, wie viele Nächte sie durchweint hat. Wie oft sie überzeugt war, dass alles keinen Sinn hat. Und dann hat sie ihnen auf ein paar nette Worte hin, die sie ihr geschrieben haben, wieder alles verziehen. Du hast gesagt, ich muss mich damit abfinden, dass du ein Sonderling bist. Dass du jeden Abend schreiben wirst. Ich hab mich damit abgefunden. Du willst keine Kinder. Ich hab mich damit abgefunden. Weil ich dich... Was willst du eigentlich von mir? Was verlangst du noch? Bist du nur da, mich zugrunde zu richten? Doktor, Sie reden immer davon, dass nur das Schreiben Sie retten kann. Aber Sie können doch nicht erwarten, dass Felice ihretwegen auf alles verzichtet. Ich war ja bereit, auf alles zu verzichten. Was glaubst du denn, wie ich die ganze Zeit gelebt habe? Wir haben uns monatelang nicht einmal gesehen. Und was hast du inzwischen geschrieben? Das ist ungerecht. Was ist ungerecht? Sag etwas. Erklär mir, was du eigentlich willst. Am liebsten wäre dir, wir verkriechen uns irgendwo im Wald oder in einer Höhle, wo kein Mensch etwas von uns weiß. Dort hättest du deine Ruhe, weil du sie alle hast. So etwas solltest du nicht sagen. Er mag nicht einmal seine Eltern. Er mag niemanden, nur seine Schreiberei. Warum hat er mir bloß immer wieder davon angefangen, dass ihn die Liebe zu mir am Leben hält? Woran erkennt man denn, dass du lebendig bist? Du bewegst dich ja nicht einmal. Sie können doch nicht zu allem schweigen. Sehen Sie denn nicht, wie Sie das Mädchen quälen? Beantworten Sie wenigstens eines. Betrachten Sie sich noch immer als Felices Verlobten. Sind Sie gewillt, die Einzelheiten der Hochzeit mit ihr zu besprechen? Gut. Unsere Verlobung ist gelöst. Du brauchst dir keine Gewalt mehr anzutun, Franz. Ich gebe dir die Freiheit zurück. Du kannst gehen. Und du, Felice? Von mir hörst du nichts mehr. Hoffentlich höre ich auch nichts mehr von dir. Ich will nie wieder etwas von dir hören. Jedes Zusammenleben ist eigentlich ein Gewaltakt. Verstehst du mich? Nein, natürlich gibst du nicht zu, dass auch ich Recht haben kann. Dass wir beide Recht haben können. Dass es bei diesem Rechtsstreit, den wir seit fast 2 Jahren führen, weder einen richtigen Angeklagten noch einen richtigen Richter geben kann. Dass jeder von uns des anderen Ankläger und Henker ist. Weißt du, dass ich wieder schreibe? Es ist eigentlich ein Versuch, dich über das aufzuklären, was dort in dem Restaurant zu sagen sinnlos gewesen wäre. Nein, keine Sorge, ich schreibe nicht über uns. Niemand wird dich erkennen. Aber ich musste endlich sprechen, sonst wäre ich erstickt. Es beginnt eines Morgens. Stell dir vor, du liegst im Bett. Vielmehr, ich liege im Bett. Es handelt sich nämlich um einen Mann. Ich nenne ihn Josef. Einen Nachnamen hat er noch nicht. Er ist Bankprokurist, Junggeselle, ein anständiger Mensch. Also er liegt im Bett und wartet, dass die Zimmerwirtin ihm das Frühstück bringt. Es klingelt. Und denkt ihr, statt der Zimmerwirtin kommt ein fremder Mensch herein, gefolgt von einem anderen, und eröffnet ihm, er sei verhaftet. Kannst du dir vorstellen, wie bestürzt der Mann ist? Er will wissen, wessen man ihn beschuldigt, aber das erfährt er nicht. Man sagt ihm nur, das Verfahren sei schon eingeleitet. Da ruft er, meine Herren, hier liegt bestimmt ein Irrtum vor, aber der eine versichert ihm, jeder Irrtum sei ausgeschlossen. Unsere Behörde, sagt er, sucht nicht etwa die Schuld, sondern wird, wie es das Gesetz vorschreibt, von der Schuld angezogen. Jetzt möchtest du wissen, was er verbrochen hat. Aber genau das wird er nie herausfinden. Wie so viele Angeschuldigte, die niemals herausfinden, was sie verbrochen haben. Die genauso schuldig und genauso unschuldig sind wie ihre Richter. Er kann sowieso nichts zu seiner Verteidigung vorbringen. Also erfährt er nur, dass sein Prozess vonstatten geht. Und folglich sucht er seine Schuld, sein Gericht, seine Verteidiger. Natürlich ganz umsonst. Er wird verurteilt. Oder meinst du, ich sollte ihn nicht verurteilen? Aber wie könnte er nicht verurteilt werden, wenn er so einsam und schwach ist? Wenn er auf der ganzen Welt keine einzige verständnisvolle Seele findet. Dann zum Schluss kommen natürlich wieder die beiden. Oder auch ganz andere, egal. Ich sehe sie wie auf einer riesigen Bühne. Mit Zylinderhüten. Mit übergestreiften Handschuhen. Und sie haben ein Messer. Sie führen ihn an einen abgelegenen, einsamen Ort. Dort endet er. Allein. Wie ein verirrter Hund. Verdientermaßen. Weil er sich nicht zur Tat entschlossen hat. Ein Mann muss sich zur Tat entschließen. Nur durch sie kann er vereinen, was unvereinbar scheint. Jetzt begreife ich. Ich habe begriffen, Liebste. Schau. Ich knie vor dir. Wenn sich in mir ein zweites Wesen duckt, das um seine Ruhe bangt und über mir die Peitsche schwingt, werde ich es in den finstersten Winkel verjagen. Verzeih mir. Nur einmal noch, Felice. Ich weiß, es gibt keine Worte, die ich noch sagen, mit denen ich noch etwas ändern könnte. Aber ich werde alles in meiner Kraft Stehende tun, damit wir zusammen leben können. Was antwortest du mir darauf, Felice? Prachtvoll, Franz. Ausgesprochen fürstlich. So etwas habe ich nicht erwartet. Ich wollte aus Prag wegziehen. Stattdessen bin ich ans andere Ufer des Flusses gezogen. Eine Viertelstunde von zu Hause entfernt. Der Garten ist herrlich. Hier weht es einen sonderbar kalt an. Findest du nicht? Das war ein wichtiger Schritt, Franz. Aber schreiben kann man hier nicht. Vielleicht, wenn wir dann zusammenleben. Der Roman ist noch nicht fertig. Müssen wir nicht schon? Wir haben reichlich Zeit. Die Blumen sind aus dem Garten? Ja. Frierst du wirklich? Vielleicht ist es gar nicht die Kälte. Ich bin einfach müde. Der Umzug. Die Verantwortung für ein künftiges Leben. Auch der Kampf zwischen Gehirn und Herz. Wovor hast du dauernd Angst? Felice erwartet von dir nichts Außerordentliches. Eben. Manchmal scheint mir... Manchmal scheint mir, dass ich eher ein anspruchsvolles Wesen zufriedenstellen könnte. Der Anblick des Ehebettes meiner Eltern reizt mich bis zum Erbrechen. Aber mein Entschluss steht fest. Und ich werde es schaffen, wie ich es geschafft habe, von zu Hause fortzugehen. Und sollte ich deshalb aufhören zu schreiben? Franz, du darfst nicht aufhören zu schreiben. Wenigstens für einige Zeit. Beides schaffe ich nicht. Dazu fehlt mir die Kraft. Ich will mich irgendwie fügen. Und Felice ist für mich das Zeichen des Ordens, vor dessen Pforten ich schon seit Jahren vergeblich stehe. Franz, Franz, sie ist vor allem eine Frau. Eine Frau, die dich liebt. Sobald ich die Pforte durchschreite, wird sich alles ändern. Das weiß ich. Aber mir graut auch davor. Der Zug kommt schon in einer Stunde. Zum Bahnhof ist es nicht weit. Ja, aber ich fürchte... Ich fürchte, wenn es noch länger dauert, komme ich überhaupt nicht mehr auf die Beine. Fühlst du dich nicht wohl? Glaub ja nicht, dass ich wieder schwanke. Ich habe mich entschlossen und mein Entschluss steht fest. Wäre es nicht besser, den Ofen anzuheizen, bevor sie kommt? Jetzt? Mitten im Sommer? Aber gut. Heiz den Ofen an. Ein Heim soll Wärme ausstrahlen. Und ich hole sie inzwischen ab. Sag ihr, bereite sie darauf vor, dass es mir nicht besonders gut geht. Aber sag ihr gleich, dass sie nichts zu befürchten hat. Ich gebe ihr von dir einen Kuss und sag ihr, dass du dabei bist, wärmendes Feuer im Haus zu entfachen, wie Prometheus. Alles Weitere bleibt dir überlassen. Ja. Alles Weitere bleibt mir überlassen. Das ist also unser neues Heim. Gefällt es dir? Das reinste Versailles. Hat allerdings ein paar geringfügige Mängel. Dafür ist es hier warm, spürst du es? Die Wärme unseres Heimes? Möbel sind auch nicht viele da. Aber du musst doch dabei sein, wenn wir die Betten kaufen. Ich freue mich schon drauf. Ich werde jetzt viel mehr Zeit haben. Und ich werde sie nicht vergeuden, indem ich abendelang das leere Papier anstarre. Ich bin mir meiner Verfehlungen bewusst wie nie zuvor. Meiner Schwäche, meiner Vorsicht, meiner Unreife, meiner Selbstsucht. Aber alles wird sich ändern. Ich werde mich bessern, Feliz. Ich werde mich nicht schonen. Dein Glück ist fortan mein einziges Ziel. Ich liebe dich sehr. Gerade weil es mich so viel kostet. Spürst du die Gluthitze, wie sie uns verbrennt? Ich kann nicht glauben, dass irgendeine Frau mehr und verzweifelter gekämpft worden ist, als dich in mir. Aber ich habe gesiegt. Ich habe dich zu der meinen gemacht. Schon angekommen. Und ich erwarte dich ungeduldig. Dich, die mir vom Schicksal bestimmt ist. Willkommen. Du bist mein Leben. Ich will leben. Das Entscheidende habe ich bisher noch nicht geschrieben. Verzeih, das ist natürlich nicht das Entscheidende. Ich denke kaum noch an die Arbeit. Das Entscheidende bist du. Dieser Kampf in mir. Als bewegte ich mich in zwei entgegengesetzte Richtungen. Hilf mir, Felix. Ich fürchte, ich werde deine Ankunft nicht mehr erleben. Du kommst zu spät. Wer rettet mich? Mir ist zu kalt. Und meine Lunge haben sich hinter meinem Rücken gegen uns verschworen. Das ist mein Blut. Also doch allein. Wie ein Hund. Wie ein verirrter Hund.